«Идише маме» исполняет Давид Паттерман. Will bei euch a Kasche fragen, sucht mir wäre hen. Mit welche teure Vermägen wünscht Gott alle men. Men kauft es nicht für keine Geld, das gibt men nur im Sieg. In doch hat men verliert das, oi, wie viel Tränen men vergibt. A zweite gibt man keinem nicht, es hält nicht kein Gewinn. Oi, wer es hat verloren, der weiß schon wo ich mein. Oi, a jüdische Mame, es gibt nicht besser auf der Welt. Euer jüdische Mame, euer Baby bitter, wenn sie fällt. Die Schein und der Licht geht in Haus, wenn die Mame so. Traurige finstere Welt, wenn Gott nehmt ihr euer faulem Haber. In Wasser, in Feier, wollt ihr gelaufen vor ihr Kind. Ein Italt in ihrer Teier, das ist gewiss die größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich dieser Mensch wusste hat. Als er schöne Matone geschenkt finde Gott. Wie ein altischke jüdische Mame, Mame.